Die Räumung. Jemand wohnt in einem kleinen Haus und im Lauf der Jahre sammelt sich in seinen Kammern viel Gerümpel an. Viele Gäste brachten ihre Sachen mit und wenn sie weiterzogen, ließen sie so manchen Koffer stehen. Es ist, als seien sie noch hier, obwohl sie längst schon fortgegangen sind, für immer. Auch was der Eigentümer selber angesammelt hat, bleibt in dem Haus erhalten. Nichts soll vorbei sein und verloren gehen. Auch an zerbrochenen Dingen hängt Erinnerung, und daher bleiben sie und nehmen Besserem den Raum. Erst als der Hausherr fast erstickt, beginnt er aufzuräumen. Er fängt mit seinen Büchern an. Will er die alten Bilder immer noch betrachten? Und fremde Lehren und Geschichten immer noch verstehen? Was längst erledigt ist, schafft er aus dem Haus, und in den Kammern wird es licht und hell. Dann öffnet er die fremden Koffer und schaut, ob sich noch etwas findet, was er gebrauchen kann. Dabei entdeckt er einige Kostbarkeiten und legt sie auf die Seite. Den Rest schafft er nach draußen. Er wirft das alte Zeug in eine tiefe Grube, deckt sie fein säuberlich mit Erde zu und sät dann Gras darüber.